keine Ruhe. Sie haben alle keine Ahnung, doch wissen alles ganz genau. Wollen uns belehren, denn sie sind so schlau. Wenn du fühlst, dass man dich nicht mehr versteht, schrei so laut, bis die Ignoranz vergeht. Spuck den Lügnern ins Gesicht, lass dir reden Sünde sein. Am Ende lass nur du. Durch blutiges Geld, es wird immer weitergehen.